Hallo, herzlich willkommen zum Uncast Nummer 42 am 1. Mai, ja, 2011. Und ich würde normalerweise jetzt an der Stelle sagen, hallo Mo, aber der Mo ist heute leider nicht da. Ja, der ist irgendwie weggefahren, ja, keine Ahnung wohin. Ich konnte jetzt mal auf Latitude gucken, ja, wo der ist, aber ich will es gar nicht erst wissen. Dann bin ich schon nicht so deprimiert. Wir werden aber trotzdem noch was vom Mo heute hören, denn ja, für ihn liegt bald ein Kauf eines neuen Android-Handys an und dann will er ein Vote machen dafür oder darüber. Und ihr könnt entscheiden, welches Handy er denn kaufen soll. Und das werden wir dann später noch machen. Da hat er eine schöne Aufzeichnung vorbereitet, die ist sehr lustig. Und ja, das machen wir später, wie gesagt. Was mir heute Morgen schon passiert ist, ich habe heute Morgen schon einen richtigen Schock bekommen, ja. Mein geliebtes Nexus S, ja. Naja, also geliebt ist ja auch wieder nett, ne. Da ist einiges wichtiger, aber das Nexus S, das habe ich eben dabei gehabt beim Joggen, wie immer, ja. MyTracks wird alles festgehalten, ja, für die Statistik. Und ja, dann bin ich an meinem Geocache auch vorbei. Und hab mal geguckt, wollte das Logbuch dort austauschen und ja, hab ich gemacht, weggerannt. Ja, und irgendwann so eine halbe, dreiviertel Stunde später merke ich dann, ja, mein Nexus S ist weg. Das ist nicht mehr drin in meiner Tasche. Ja, sehr schön. Und dann bin ich natürlich so schnell wie noch nie, war ein super Training, ja, bin ich wieder zurückgerannt an diese Stelle, wo ich vermutet habe, dass ich verloren habe und ja, hab dann tatsächlich das am Geocache noch gefunden. Welch Glück! Also das ist so wirklich Glück. Und ja, hätte sich fast jemand gefreut, ne, wenn jemand an den Geocache gekommen ist. Oh, was ein genialer Geocache! Guck mal, da ist sogar ein Nexus S zu mitnehmen. Wahnsinn, ist ja cool. Hätte wahrscheinlich ein guter Log-Eintrag gegeben bei geocaching.com, aber nee, darauf kann ich dann auch verzichten. Ja. Nein. Ja, also so sieht's aus. Hab also nochmal Glück gehabt. Ja, hab das Nexus S dann wieder gefunden und hui, das war knapp. Boah, meine Nerven. Da war ich natürlich hellwach, ja, an dem Tag, das ist klar. Und ich meine, vor allem, ich hätte wichtige SMS noch verpassen können deswegen, ja. Weil, ja, bis ich dann eine Ersatzkarte habe, das wird dann sicherlich dann bis oder das wird auf jeden Fall Montag werden und dann, ja, hätte ich wichtige SMS vielleicht nicht bekommen. Das ist schon mal nicht akzeptabel. Ich hätte mich sogar noch mehr geärgert, als das Verlust vom Nexus S. Nun denn, also, auf jeden Fall alles ist gut, ich hab's wieder. Ja. Aber wenn wir beim Nexus S sind schon, da habe ich noch ein paar Sachen diesmal darüber. Ja, über das Nexus S, was erfreulich ist und was nicht so erfreulich ist. Also zunächst mal, sollen wir mal mit der guten oder mit der schlechten Nachricht anfangen? Wir fangen mal mit der schlechten an. Also das Galaxy Nexus S hat Probleme mit dem Kompass. Ja, ich weiß nicht, ob das jemand schon mal gemerkt hat. Anscheinend wird diese Funktion nicht ganz so häufig benutzt oder wird drüber hinweggeschaut. Es wird wahrscheinlich, davon gehe ich aus, bestimmt auch nur eine gewisse Serie betreffen von den Geräten. Das kann man vielleicht mal ausprobieren. Eine Kompass-App runterladen. Ja, vielleicht gerade Kompass, ja, C-O-M-P-A-S-S. Da kann man dann den Kompass auch kalibrieren. Da kann man dann sehen, dass es tatsächlich irgendwie entweder ein Hardware-Problem ist oder ein Firmware-Problem. Ich schätze sogar, das ist ein Hardware-Problem. Ja, so massiv, wie sich das äußert. Aber man merkt es auch so bei so Applikationen wie Google Sky Map. Ja, das ist mit der Ansichtsfunktion überhaupt nicht zu verwenden. Ja, weil, also das muss man sich so vorstellen, normalerweise hat man, ja, auch bei diesen ganzen Augmented Reality Apps, so durch die Kompassfunktion kann man also das Gerät quasi so schwenken, ja, und das Gerät weiß quasi dann, wo es ist und zeigt die entsprechende Richtung an. Also wenn zum Beispiel Sternbilder dann identifizieren will, da braucht man es nur in die Richtung von dem Sternbild zu halten und man kriegt es angezeigt. Funktioniert der Kompass nicht, so wie beim Nexus S, dann kann man das drehen und wenden, wie man will. Man kriegt nie die richtige Position angezeigt, beziehungsweise an manche Positionen kommt er auch nie hin, so dass man nicht sagen kann, okay, wenn er jetzt hier ist, dann ist das da drüben, sondern das dreht sich dann einfach nur wild, total durcheinander und man kann eben überhaupt gar nichts damit anfangen mit dieser Kompassfunktion. Ebenso, wenn man eben tatsächlich mit dem Kompass bestimmen will, die Richtung, kann man vergessen, geht nicht. So. Und offenbar ist es ein Problem. Ich habe im Internet ein bisschen recherchiert. Ein paar Leute haben sich, oder was heißt ein paar Leute? Einige Leute haben sich darüber aufgeregt, aber irgendwie. Ja, scheint diese Funktion noch nicht ganz so oft genutzt zu werden, was mich eigentlich wundert, weil, wie gesagt, so, solche Augmented Reality Apps wie Wikitude, Browser, Google Sky Maps oder ähnliche Sachen, die funktionieren alle nicht damit. Ja. Oder alle nicht richtig damit. Oh, das ist schon ziemlich ärgerlich und ich habe da auch probiert, den Kompass etliche Male zu kalibrieren. Das hat nicht geklappt. Ich werde es natürlich noch öfters probieren, aber das scheint wirklich nicht zu funktionieren. Wenn jemand eine Lösung weiß, wäre ich sehr dankbar dafür. Im Internet konnte ich jetzt nichts explizit finden, was man da machen könnte. Und ich vermute, wie gesagt, einfach ein Hardware-Problem. Vielleicht kann das mit einem Firmware-Update gepatcht werden, das hoffe ich zumindest, weil eigentlich ist diese Kompassfunktion eine Funktion, die brauche ich eigentlich öfters, ja, gerade beim Geocachen. Jetzt muss ich wieder so meinen alten, uralten Normalkompass mitnehmen, da kommt man sich so richtig nostalgisch vor, wenn man dann so einen Wanderkompass hat, den man aufklappt, ja, und muss dann die Peilung, dann den Ring einstellen und eieiei, sowas gibt es doch nicht, ja. Rio mit dem alten Wanderkompass, wenn er sein Android-Handy dabei hat. Na, na, na, na, na. Also wirklich, Samsung, was hast du da getan? Ja. Mein Samsung, wissen wir ja, gerade mit diesen Sachen haben die offenbar Probleme. Beim Galaxy S gab es auch eine ganze Zeit lang das Problem. Bei einigen Geräten immer noch, also eine ganze Serie. Bei denen der Kompass eben nicht der Kompass, sondern die GPS-Ordnung nicht richtig funktioniert hat. Und das war auch ziemlich ärgerlich und hat mich damals ja auch ein bisschen abgehalten. So. Und jetzt naja, der Kompass mit dem Nexus S, boah, auch sehr, sehr ärgerlich. Vielleicht, aber sehr unwahrscheinlich, weil in dem Changelog nichts darüber drinsteht. Vielleicht bringt ja auch Android 2.3.4 Abhilfe. Das ist nämlich jetzt tatsächlich für das Nexus S erschienen. Jawohl. Das hat mich sehr, sehr gefreut. Bin gleich in Jubelstürme ausgebrochen, weil, Leute, eine geniale neue Funktion, ja, bei Android 2.3.4. Wie oft haben der Mo und ich darüber schon gesprochen, warum das Google nicht macht, wieso das nicht geht. Das müsste eigentlich schon seit Version 1.6 gehen. Und zwar ist das der Google Video und Voice Chat in GTalk. Ja. In Google Talk geht es jetzt endlich. Nach dem Firmware-Upgrade 2.3.4 können die Leute untereinander tatsächlich chatten. Und zwar nicht nur jetzt von 2.3.4 auf 2.3.4, sondern auch auf Desktop. Das heißt, wenn man zum Beispiel jetzt sich bei Gmail einloggt auf dem Desktop, und dort in den Chat reingeht, dann hat man ja auch diese Video- und Audio-Chat-Funktion vorhanden. Dann kann man damit vom Desktop zu einem Android-Gerät mit 2.3.4 eben einen Video- oder Voice-Chat starten. Ja? Und das ist endlich, endlich möglich. Ich weiß nicht, was so lange gedauert hat, warum Google das nicht gemacht hat. Ich kann es nicht sagen, auf jeden Fall. Jetzt soll es endlich funktionieren. Aber, und jetzt kommt wieder das Riesen-Aber. Aber 2.3.4 funktioniert noch nicht auf, zumindest auf meinem Nexus S. Und zwar, es gibt verschiedene Software-Versionen, ja, GAI 40 und GAI 54. Offenbar scheint es mit GAI 40 weniger Probleme zu geben. Da lassen sich die Geräte nämlich updaten. Mittlerweile ist auch ein Update-File aufgetaucht von GAI 54 aus auf die neue Version. Allerdings, das funktioniert auch nicht bei mir. Also beide Versionen habe ich probiert, beide funktionieren nicht, bricht ab bei der Installation und ich habe ein ungebrandetes Nexus S, keine Ahnung, was das jetzt soll. Angeblich, laut verschiedenen Internetseiten, großen Internetseiten, wäre die europäische Version mit der US-amerikanischen identisch und würden auch auf europäischen Geräten funktionieren. Aber bisher kann ich das eben nicht bestätigen. Ja, es zumindest bei mir mit dem ungebrandeten Nexus S GAI 54 funktioniert keine erhältliche Version bisher davon. Klar, brauche nicht zu erwähnen, dass wenn ich in System-Settings gehe und dort auswähle, System-Update, dass dann natürlich nichts angezeigt wird, noch nichts verfügbar, dass mein Gerät auf dem neuesten Stand ist. Wie immer. Die Funktion hat noch nie bei mir irgendwas bewirkt. Ja. Naja, okay, also 2.3.4 wohl dann für uns in Europa demnächst, hoffe ich jedenfalls. Und ja, ich hoffe, dass das dann auch ohne Problem funktioniert. Das hat mich wirklich ein bisschen skeptisch gemacht, dass auch diese GAI 54-Version dann bei mir nicht funktioniert hat. Wer weiß, was das wieder ist. Andersrum soll es sogar Meldungen gegeben haben, dass eine Vodafone-gebrandete Version auch funktioniert mit diesen Update-Files. Also normalerweise wird das Update OTA rausgeschickt, also over the air. Das heißt, ihr bekommt das irgendwann aufs Handy, irgendwann in ein paar Wochen, ein paar Monaten, ja, kriegt ihr dann das. Natürlich wartet niemand so lange, ja, ist klar. Deswegen ist es gut, dass man bei Google direkt auf den Servern die Datei herunterladen kann, also direkt von den Google-Servern, braucht man also keine Angst zu haben. Und die legt man dann eben ins Hauptverzeichnis von dem Speicher oder der SD-Karte, je nachdem. Beim Nexus S ist es ja diese virtuelle SD-Karte, dort legt man das rein. Dann schaltet man das Handy aus und drückt Volume ab und schaltet dann mit dem Power-Knopf ein, hält beides fest, dann kommt ein Menü. Dort wählt man aus Recovery, wieder mit der Power-Taste bestätigen. Wenn dann dieses Dreieck erscheint, ebenfalls nochmal ein Volume Up und Power zusammendrücken, dann kommt wieder ein Menü, dort kann man dann Update auswählen und dann kann man die Update-Datei auswählen, welche man eben flashen will. Ja. Und da habe ich auch beides probiert, das ist ein Update-Prinzip umzunennen, braucht man normalerweise nicht mehr zu tun, habe ich trotzdem gemacht, funktioniert auch nicht. Also man wählt es aus normal, drückt dann wieder Power zur Bestätigung und dann wird der Update-Vorgang gestartet. Und nach einigen Minuten soll das eben drauf sein. Bitte nicht nervös werden, nicht abbrechen, sonst kann es sein, dass ihr euer Handy ins Jenseits befördert habt. Übrigens ist das vollkommen identisch zu dem, was gemacht wird, wenn das Update over the air kommt. Auch da wird das runtergeladen und es wird die Routine einfach automatisch gestartet. Also das heißt, der einzige Unterschied ist wirklich, dass ihr einfach nur ein paar Tasten weniger drücken müsst. Ansonsten ist das identisch und ihr könnt das sicher sein, da kann von dem Sinne aus nichts passieren, denn auch bei einem Update over the air, wenn ihr da zu ungeduldig seid und das Ganze abbricht, könnte es sein, dass es negative Folgen für euer Gerät hat. Ja. Obwohl Android normalerweise da einen guten Schutz drin hat. Dass eben nicht passiert, aber man weiß ja nie. Ich bin immer skeptisch. So, und ja, also vielleicht, also wir werden wahrscheinlich noch ein bisschen warten müssen, wenn ihr Erfolg gehabt habt, ja, mit einer Version. Bitte notiert euch mal vorher die ganzen Basebands, ja, also die ganzen Angaben, wo das sind, Kernel, Baseband und die Softwareversion, die vorher drauf war. Um mal zu gucken, wie das da aussieht. Also ich bin immer noch sehr, sehr skeptisch. Ich denke auch in den nächsten ein, zwei Tagen wird das sicherlich noch einiges im Internet drüber auftauchen mit den europäischen Geräten. Und ich hoffe, dass das relativ schnell dann über die Bühne geht. So, jetzt ist natürlich der Mone da, der mir jetzt hier widersprechen kann oder mir sagen kann, ja, so und so ist es nicht. Ja. Und ich habe auch keine Sprechpause, deswegen muss ich mal meinen Kehlkopf so ölen, ja. Trotz 1. Mai hier, ne? Nur Wasser, geil. Also kein, ne? Nicht, dass er meint. Naja, okay. Also, heute ist richtig der Nexus S-Tag hier, ne? Bei mir. Das ist unglaublich. Zuerst verliere ich es. Das Update funktioniert nicht. Der Kompass geht auch nicht. Also, hallo. Was ist los? Ja, nächstes S. Naja. Besser ist da schon das Google Docs als Android-App jetzt verfügbar ist. Ja. Ich werde jetzt noch nicht so viel dazu sagen, weil ihr werdet noch mal was davon hören, von dieser App. Aber Google hat es endlich auch hier nach langer Zeit geschafft, endlich eine Android-App rauszugeben, mit dem man nativ auf Google Docs zugreifen kann. Aber bevor ihr jetzt in Jubelstürme ausbricht, es ist schon schön gemacht. Der Zugang ist vereinfacht worden, im Gegensatz zu der Webversion, ja. Man kann es wirklich schön arbeiten. Allerdings, wenn man dann ein Dokument anklickt, zum Beispiel eben so ein normales Textdokument, ja, dann hat man die ganz normale Oberfläche. Ja, ich kann es mir hier kurz reinzahlen. Also die ganz normale Oberfläche, die man eben gewohnt ist von dem Webbrowser. Im Prinzip ist das nichts anderes als ein integrierter Webbrowser dann, der dort eben aufgerufen wird. Ja, was soll ich sagen? Schade. Hätte man vielleicht noch ein bisschen besser können machen. Auf der anderen Seite ist es ja von Anfang an, Google Docs ist ja eine Web-App eben, ja. Und hier hat man dann eben eine genauere Übersicht diesen Menüs hier, ja, um es nochmal zu zeigen. So sieht dann eben diese App aus und da kann man eben jetzt auswählen, zum Beispiel jetzt die alle Einträge, ja, und dann kann man eben wieder auf dieses auf das gewünschte Dokument gehen. So, zack, dann wird es geladen und dann ist man aber wieder in dieser Web-Oberfläche halt. Gut, lässt sich vielleicht nicht anders machen, ist auch vielleicht gar nicht so verkehrt, nur dann müssen natürlich die Editierfunktionen in der Webversion für mobile Geräte noch drastisch verändert werden. Es kann ja nicht sein, dass wir einen Zeileneditor haben, ja, in einer Doc-Datei. Da muss man schon was Richtiges dann haben, wo man richtig frei mit What you see is what you get hantieren kann, ja, Fettschrift auswählen und so weiter und so weiter. Also richtig schön und nicht nur einfach eine Editierzeilenfunktion. Also das geht natürlich nicht. Da muss Google noch ein bisschen arbeiten. Aber ich bin auch sicher, die sind da dran. Die haben ja eine Menge zu tun. Ist ja nicht so, dass Google Docs und Android die einzigen Sachen sind, die Google hat, ne? Und ja, schauen wir mal. Ich bin aber guter Dinge, dass da auch sich bald was tut in der Web-App. Ich finde übrigens die Idee mit Web-Apps generell auch gar nicht so schlimm, ja. Denn somit kann man eben von verschiedenen Geräten aus auf etwas zugreifen. Und ja, eigentlich bin ich ja ein Web-App. Fan. Allerdings dürfen die Web-Apps dann eben auch in nichts nachstehen, müssen optisch genauso gut sein wie normale Apps sein können, ja, und dürfen auch nicht weniger Funktionen haben. Das ist halt bei Google Docs leider immer noch der Fall. Sony zeigt tatsächlich zwei Android-Tablets. Boom. Ja, ich hätte es vielleicht sollen jetzt ein bisschen vorher noch umschreiben. Weil das ist ja ein richtiger Hammer. Ja, ich meine, momentan muss man sagen, Sony ja, hat sich wieder was Gutes geleistet. Ja, PlayStation Network seit Tagen offline, gehackt, Daten weg, Passwörter kompromittiert, Kreditkarten Daten kompromittiert. Das heißt, irgendjemand hat die jetzt. Ja. Wunderbar. Also wenn ihr ein PlayStation Network Account habt und habt dort eure Kreditkarten dran und eure persönlichen Daten eingetragen, dann ist die Zeit für Panik jetzt gekommen. Ja, jetzt dürft ihr richtig Panik kriegen, weil das ist so der schlimmste anzunehmende Unfall, ja, bei einem Service wie dem PlayStation Network. Ja, also schlimmer kann es gar nicht mehr sein. Und wie gesagt, seit Tagen ist offline und vor ein paar Stunden kam eine Twitter-Nachricht von Sony, dass es voraussichtlich diese Woche das PlayStation Network wieder online geht. Voraussichtlich diese Woche. Da muss man sich mal vorstellen, ein Weltkonzern wie Sony wird komplett in die Knie gezwungen von diesem Vorfall von einem Hacker, der eben dieses PlayStation Network geknackt hat. Sowas darf eigentlich nicht passieren. Vor allem dürfen auch die Daten nicht so leicht, oder was heißt so leicht, ich weiß ja nicht, was da alles dahinter war. Es war offenbar aber kein großer Angriff, ja, sondern es könnte sogar von einer relativ kleinen Gruppe gewesen sein, umso schlimmer, dass das möglich ist. Also Anonymous hat da nichts mit zu tun, das haben die selbst gesagt. Gut, aber jetzt schweife ich schon wieder ein bisschen weg, wir sind ja bei den Tablets. Wollte es nur erwähnen, weil das ist so ein richtiger Schatten, der über allem liegt. Ja. Ich sag ja, immer wenn die anfangen, hier Sony wieder ein bisschen sympathischer zu werden, dann verhauen dieses einfach immer wieder, nachdem sie eben diesen Hacker jetzt gejagt haben und jetzt hier offenbar, dass die Rache der Hacker ist, muss man ganz klar sagen. Ne? Ich habe es auch schon in der Wochensicht gesagt, da fällt mir immer wieder nur dazu ein Spruch aus dem Film Hackers, ja, leg dich mit dem Besten an und du stirbst wie alle dann. Tja, sorry Sony, das ist bitter. Ne? Vielleicht in Zukunft kleinere Brötchen backen, dann klappt es auch mit dem PlayStation Network. Gut, aber Sony hat zwei Tablets vorgestellt, einmal mit dem Codenamen S1, das hat ein 9,4 Zoll Display und ist in etwa so groß wie das iPad, und das S2, das hat tatsächlich ein zusammenklappbares Display mit jeweils 5,5 Zoll, also insgesamt 10,10 Zoll, allerdings halt in der Mitte mit einem Streifen. Und ja, was fällt euch da zu ein? Aufklapp, ja, Nintendo DS, ja, genau. Und hier kommt auch die PlayStation Suite zum Einsatz, und dann darf man sich also freuen auf Spiele in 9,4 Zoll beziehungsweise 2x 5,5 Zoll Displays mit den ganzen Bewegungssensoren und so weiter und so weiter. Also es klingt sehr vielversprechend. Beide Tablets sollen mit Android 3.0 kommen. Ja. Und Sony erwähnt auch gleich das Angebot an Spielen, Medien und Lesestoff, das Sony mit eigenen Shops erweitern will. Und Musik und Filme sollen die Benutzer eben auch herunterladen können in diesem unaussprechlichen Quire City Shop. Wie kann man ein Produkt nur Q-R-I-O-C-I-T-Y nennen? Also das ist doch... Naja, gut, okay. Ich bin ja kein Marketing-Experte, ja, von daher. Die werden sich schon was gedacht haben. Der Name wird bestimmt auch gut ankommen, wenn man es nicht aussprechen kann. Ist in Ordnung. Kein Problem. Ja, der Reader Store wird verfügbar sein. Und ja, aber alles spannend, wird halt gespannt auf diese PlayStation Suite schauen, die eben auch einen Emulator, Vorsicht, für PS1-Spiele mitbringt. Das ist mir übrigens neu, diese Aussage hier in dem heißen Artikel, ja. Emulator bisher war davon noch keine Rede, ein Emulator für PS1-Spiele, ja, sondern dass man eben diese Spiele selbst, also dass die eben leicht umgeschrieben werden müssen und so weiter. Schauen wir mal, wie das dann im Endeffekt funktionieren soll. Also das S1-Display hat dann 1280x800 Pixel, das dürfte mehr als ausreichend sein. Und es kommt ein Nvidia Tegra 2-Chip zum Einsatz, also Dual-Core-Gerät, so dasselbe wie im Motorola Zoom, ja, und hat eben auch WLAN und UMTS an Bord. Übrigens, das S1 hat auch eine Infrarotschnittstelle und kann deswegen auch als Fernbedienung genutzt werden, und natürlich nur für Sony-Fernseher. Ja, also, hätte das anders gedacht. Höchst interessant, wie gesagt, dieses S2, das man zusammenklappen kann. Das hört sich wirklich nach so einem Handheld an, ja, wenn man einstecken kann. Also wirklich sehr, sehr gespannt darf man da sein. Und ja, wieder eine große Firma ist eben jetzt bei diesem auf dem Tabletmarkt bei Android vertreten, und ich darf da Sony auf jeden Fall gratulieren dazu. Ja, sie machen was in dem Android-Bereich. Die PlayStation Suite angekündigt. Das Xperia Play ist eines von den interessantesten Telefonen momentan, finde ich. Wenn man an Spiele interessiert ist, macht wirklich einen super Eindruck. Leute, schaut es euch mal an, in echt. Das ist faszinierend. Lasst euch ein Spiel installieren, wenn jetzt schon eins drauf ist, und probiert mal die Steuerung aus. Die Buttons und so weiter, fantastisch, kommt sofort PSP-Feeling auf. Ja. Und ich muss sagen, ich bin begeistert, was Sony da macht. Hoffentlich machen sie eben nicht alles wieder kaputt. Ja, dadurch. Ja, und jetzt habe ich schon 25 Minuten gequatscht. Ja, und jetzt würde ich mal sagen, es ist Zeit für die Aufzeichnung vom Mo. Ja. Der hat übrigens auch das Xperia Play im in der Frage, ja, ob er das kaufen soll oder nicht. Und der Mo hat, wie gesagt, was vorbereitet. bin mal gespannt. Ich habe nur den Anfang gehört, das hat er sehr witzig gemacht, finde ich. Und es geht halt eben um die Frage, welches Handy wird das neue Prachtstück von Mo? Welches Handy soll er kaufen? Ihr dürft das tatsächlich entscheiden, ja. Und es ist auch schon ein Voting auf der Seite eingerichtet. Dort bitte dann, ich sag's ja gleich nochmal, dort bitte dann abstimmen. Nur die Votes, die dort eingehen, werden gezählt. Der Mo hat das anders gesagt in der Aufzeichnung. Aber es ist wohl besser, wenn wir wirklich die Votes zusammen machen auf der Seite, dann haben wir eine bessere Übersicht. Findet ihr auf der Seite ancast.netcasts.com, immer auf die Mehrzahl achten, auf der rechten Seite ganz oben in der Sidebar, ja, und dort könnt ihr dann abstimmen. Aber bevor ihr das tut, hört jetzt einfach mal, während ich mich jetzt dezent zurückziehe, ja, was denn Mo zu dem Ganzen zu sagen hat. Mo Special, das neue Handy. Hallihallo, hier ist der Mo und ich bringe euch ein Aufnahmespezial, da ich ja nicht da bin und möchte, dass ihr mein neues Handy auswählt. Ich mache eine kleine Einführung über alle Geräte hinweg und dann möchte ich von euch rege Teilnahme an der Auswahl meines neuen Goldstückes, welches ich immer bei mir tragen werde. Platz 4. Ja, jetzt fangen wir an mit der ersten Variante, die hier von Interesse ist. Und zwar, ich fange am besten, was meine Favoriten betrifft, von hinten an. Also bei meinen Favoriten ist auf dem momentan letzten Platz, allerdings nur wegen den technischen Daten, weil die sind eigentlich inzwischen auch schon überholt, fange ich an mit dem Samsung Nexus S. Ja, das Samsung Nexus S, welches mit dem Cortex A8, 1 GHz Prozessor daherkommt, hat 512 MB Telefonspeicher, 16 GB SD oder internen SD Speicher, ein super clear LCD Display mit 4 Zoll 800x480 Pixel, eine 5 Megapixel Kamera und eine Front Face Kamera mit 640x480. Ein Akku mit 1500 mAh, welches heute ja fast Standard ist. Und ganz, ganz wichtig, mit Android 233 Gingerbread, also das allerneueste. Und ja, dieses Gerät ist mit noch im Thema wegen der unveränderten Android-Version. Es gibt ja eigentlich kein anderes Produkt zurzeit, abgesehen von dem Nexus 1, welches original Android fährt. Also insofern ist das der absolute Pluspunkt. Ansonsten technisch leider schon überholt, aber immer noch ein interessantes Gerät, deswegen auch noch in meiner Hitparade drin. Platz 3. So, ich komme jetzt zu Platz 3. 2 wollte ich schon sagen, was natürlich absolut falsch wäre. Also Platz 3. Und zwar ist das meines Erachtens das Sony Ericsson Xperia Play, also die Zockermaschine für den Mo, der selbst in der tiefsten Untergrundbahn noch seine Resident Evil Serien abzocken kann. Und ja, das kommt daher mit dem Qualcomm Snapdragon Prozessor mit einem Gigahertz Dual Core, mit 512 MB Speicher, 1 GB internen SD-Speicher, zusätzlich MicroSD möglich, dann TFT 4 Zoll 854x480, eine 5,1 Megapixel Kamera, keine Front-Facing Kamera, ein 1500 mAh Akku und Android 2.3, nicht 2.3.3, das wird aber wahrscheinlich noch kommen. Und ja, hier ist das Gerät deswegen mit im Thema, weil das Gameplay hier ganz groß geschrieben ist, weil endlich mal ein schönes Pad für unterwegs und kein Spielen mehr über irgendwelche ja nicht funktionierenden Touchscreen-Tasten oder so. Ja, der absolute Flop von dem Gerät ist meines Erachtens die Kamera. Also mit 5,1 Megapixel kann man eigentlich bei einem neuen Gerät nicht mehr kommen. Da sollte es eigentlich 8 Megapixel aufwärts sein. Der Pluspunkt, wie gesagt, ist immer noch Zocken. Und ja, also ich war mal ganz versessen darauf, auf dieses Gerät, aber inzwischen hat sich das wieder ein bisschen gelegt. Platz 2. Und nun komme ich dann wohl zur nächsten Platzierung. Die nächste Platzierung ist der Platz 2 mit dem LG Optimus Speed P99. Das Gerät ist sehr interessant. Es hat einen Nvidia Tegra 2 250 Dual-Core Prozessor mit einem Gigahertz. Ich weiß nicht, ob die Angaben wirklich richtig sind, weil ich bin ein bisschen umgefallen. Telefonspeicher von 1,21 Gigabyte. Also wenn diese Angaben korrekt sind, dann hurra. 5,5 Gigabyte intern Speicher, also es hat eigentlich mehr, aber durch das System, was von denen drauf ist, bleiben noch 5,5 circa übrig. Und MicroSD-Slot hat ein IPS TFT 4 Zoll 800x480 Display. Das ist äußerst interessant, weil es eine hohe Pixeldichte hat und eine recht interessante Qualität rüberbringt. Eine 8-Megapixel-Kamera ist drin und eine Front-Facing-Kamera mit 640x480 Pixel und hier auch 1500 mAh. Im Moment ausgeliefert mit Froyo, leider nur. Gingerbread ist allerdings schon versprochen und angekündigt. Das Gerät ist hier von den angegebenen Geräten mit das schnellste. Also es hat wahnsinnig Geschwindigkeit, deswegen auch hier mein Stempel. Das ist das Positive des Gerätes. Nachteile ist wie immer eigenen Krempel drauf gemacht, eigene Adaption drauf gemacht. Dadurch wird das Ganze ja ein bisschen wahrscheinlich gedrosselt. Ich finde auch, dass die im Link beigefügten Videos zeigen, oder das Video, Entschuldigung, zeigt, dass diese Adaption auch nicht sehr schön ist. Also mir gefällt die nicht wirklich. Aber da könnte ich noch mit leben, weil es ist eine kleine Adaption. Platz 1,5. Nun kommen wir zum Platz 1,5. Ja, jetzt stellt ihr wahrscheinlich die Frage, wie 1,5, was soll das eigentlich heißen, was soll das eigentlich sein? 1,5 hat bei mir das Samsung Galaxy S2 bekommen, weil ausstattungstechnisch ist es Hammer. Wäre eigentlich mein Favorit, wenn da nicht ein ganz, ganz großer Mangel wäre. Also, das Galaxy S2 ist ausgestattet mit dem Samsung Exynos 4210, 1 GHz Dual-Core-Prozessor. 1 GB Speicher, der Telefonspeicher ist leider noch unklar, also ich konnte es nicht erfahren. Also es gibt so ein paar widersprüchliche Angaben und da wollte ich mich nicht unbedingt drauf einlassen. Ein Super AMOLED Plus Touch-Display. Das mit 4,3 Zoll und einem WVGA 480x800 herkommt, soll sehr stromsparend sein, deswegen dieses Super AMOLED Plus, das soll wohl auch die Stromsparung hier darstellen, die Bezeichnung, und es soll auch noch ein bisschen besser geworden sein von der Gesamtqualität. Das Gerät selbst ist mit 8,5 mm das dünnste Gerät, was es bis jetzt gibt oder geben wird, vorerst. Und ja, 8-Megapixel-Kamera, 2-Megapixel-Front-Facing-Kamera, Android 2.3, logisch Gingerbread, ich meine, das kann man auch erwarten bei einem Gerät, was jetzt eigentlich erst nächsten Monat auf den Markt kommt. Der Gesamteindruck ist sehr gut, nur der Preis ist Wahnsinn. Also bis zu 700 Euro soll das Gerät bei Veröffentlichung kosten und das ist mir eindeutig zu viel. Also da muss ich sagen, Videos gibt's auch schon dazu oder ein Video und das ist sehr schön, sehr interessant. Nur wie gesagt, das Gerät ist mir zu teuer. Platz 1, Uno, the one, all of the best, it's my favorite phone. Ja, nun komme ich zum Platz 1. Das habe ich mir genau angeguckt und bin auch begeistert. Und zwar ist das HTC Sensation. Es kommt mit Qualcomm 1,2 GHz Dual-Core daher. Also ist somit von den hier beteiligten Prozessoren der höchstgetaktete. Hat Gorilla Glass. Das ist natürlich sehr spannend. Das ist also ein angeblich unzerbrechliches Glas. Wobei, ja, mit dem Panzer wird man es wahrscheinlich auch kaputt bekommen, aber ein gutes Glas, da kann man auf Folie verzichten und man weiß, das verkratzt nicht gleich so schnell. 768 MB Telefonspeicher, 1 GB internen Datenspeicher und jetzt mit MicroSD, ich meine, das alte hatte, beziehungsweise Samsung Nexus S hat keinen MicroSD-Slot und das geht mal gar nicht. Also hier das HTC Sensation hat es auf jeden Fall. Dann 4,3 Zoll Display mit 960x540, eine 8-Megapixel-Kamera, 640x480 Front-Facing-Kamera, 1520 mAh, ja, diese 20 mAh mehr werden wir wahrscheinlich brauchen wegen dem 200 MHz mehr. Nein, Spaß beiseite. Es hat Android 2.3 Gingerbread im Moment drauf, es kommt demnächst 2.3.3, im Moment ist noch 2.3. Und das Gerät hat für mich den Pluspunkt. Erstens, es ist sehr schnell, also nicht ganz so schnell wie das Optimum Speed, also zumindest mal nicht in den Speed-Tests, die veröffentlicht wurden. Aber man weiß ja, nach denen kann man auch nicht unbedingt immer so hundertprozentig gehen. Das Design gefällt mir sehr gut. Dann, ja, als Flop habe ich hier angegeben Sense 3.0, aber ich bin mir da nicht mehr so sicher. Also ich habe mir einige Videos angeguckt und mir das Sense auch mal so ein bisschen verinnerlicht und ich muss sagen, das ist auf dem Sensation wirklich sehr, sehr schön gemacht. Es braucht halt sehr viel Speicher, also die SD-Karte oder der Speicher, der zur Verfügung steht, wird da schon ziemlich angekratzt. Ich glaube, das braucht 700 MB oder so ähnlich, das Sense 3.0, also ziemlich viel. Ansonsten ist es für mich vom Design her und wie die Optik und Allgemeineindruck für mich der Favorit. Der Preis ist auch noch nicht ganz klar. Es wurde mit 5,99 angekündigt, aber ich bin mir sicher, dass es wahrscheinlich, wenn es rausgekommen ist, ein bisschen runtergeht. Ja, somit habe ich jetzt mal alle Geräte vorgestellt. Aber wie funktioniert das? Also Freunde, wie funktioniert das? Die Mitmachregeln werden folgendermaßen aussehen. Ich selbst bekomme 5 Stimmen. Diese 5 Stimmen habe ich auch schon vergeben auf das HTC Sensation. Wobei, lasst euch davon nicht beeinflussen. Stimmt ihr jeweils immer für ein Gerät? Alles was, oder die Gesamtzahl wird dann ausschlaggebend sein für das Gerät, welches ich mir zulege. Und ja, ich warte auf eine rege Teilnahme. Und mitmachen könnt ihr, indem ihr einfach eine Mail schreibt an endcast@thenetcasts.com oder ihr twittert auf Androidcast, das ist also auch tolle Geschichte, oder über Facebook, über die Endcast-Page, da könnt ihr auch ein bisschen was rauslassen und losschicken. Und ja, ich bin mal echt gespannt, was dabei rauskommt. Das ganze Voting lassen wir eine Woche laufen. Bis Freitag nächste Woche und am Sonntag werden wir dann das Ergebnis bekannt geben und dann werden wir mal sehen, ob ich mir gleich kaufen kann oder ob ich wirklich noch ein bisschen warten muss. Ich bedanke mich bei euch und ich hoffe, das hat euch Spaß gemacht, mal so ein abgefahrenes Special zu hören. Bis dann, tschüss! Ja, so viel zum Mo, ja, danke. Und was soll man sagen, ne? Also ich muss jetzt erst gleich mal ein paar Mal korrigieren, ja, wie immer, wie das so meine Art ist, ja. Also zunächst mal, das Voting bitte nur auf der Seite machen, ancast.netcast.com, weil sonst ist es nicht transparent, ja. Die 5 Stimmen vom Mo werden dann einfach dazu gerechnet zu dem Ergebnis für das HTC Sensation dann, ja. Und ihr könnt dort abstimmen. Es ist auch so, dass sich da in letzter Minute noch was ergeben hat. Also es steht zur Auswahl das Nexus S, das HTC Sensation, das Optimus Speed P990, das Xperia Play und das Samsung Galaxy S2. So, und jetzt ein paar Korrekturen, nicht, dass er durcheinander kommt. Der Mo hat das so ein bisschen Eile gemacht, da hat er das wahrscheinlich ein bisschen durcheinander bekommen. Also das Samsung Galaxy hat natürlich ein 1,2 GHz Prozessor, genauso wie das HTC Sensation. Ja. Von daher ist es von der Geschwindigkeit durchaus in demselben Feld. Ja. Und was war noch? Da war noch was, was mich eben gestört hat. Ja, also das war zumindest mal das Wichtigste, ja, also das Samsung Galaxy S. Übrigens, der Preis, ja, ist auch da natürlich deutlich wieder gesunken. Auf großen Online, bei großen Online-Anbietern liegt das Samsung Galaxy eben ganz normal so zwischen 600 und 650 Euro. Also wie die anderen in etwa auch, ja. Also von daher wird es sicherlich jetzt für den Mo erstmal jetzt keinen Unterschied machen, weil er hat sich ja offenbar schon festgelegt für das Sensation, was seine Stimmen betrifft. Ja. Aber ihr solltet jetzt wirklich genau überlegen, was empfehlt ihr dem Mo? Ja, und ich habe meine Stimme auch schon abgegeben, aber lasst euch dazu nicht beeinflussen. Ich habe es fürs Xperia Play gegeben, weil halt das als Zock-Maschine ist es ganz gut und ja, wird das sicherlich interessant. Aber wie gesagt, lasst euch weder durch den Mo seine Votes noch durch meine Votes oder mein Voting beeinflussen. Gibt einfach die ganz persönlich, ganz gemeinte Empfehlung ab und ihr könnt dann den Vote auch verfolgen auf der Seite, wie gesagt, ancast.net, cast.com, ganz rechts oben in der Sidebar. Ich habe hier auch einen Link im Artikel, im Begleitartikel drauf und die Tabelle ist ebenfalls zu sehen. Hat so eine schöne Tabelle gemacht hier, das ist sehr viel Mühe gegeben, mit Google Docs und die könnt ihr auch aufrufen und euch anschauen und dort nochmal nachlesen und euch dann auch entscheiden zwischen diesen Geräten, ja, welches ihr dem Mo empfiehlt. Und ich verspreche euch, ich werde dafür sorgen, ja, ich werde dafür sorgen, dass er sich das Gerät tatsächlich kauft, das im Voting gewinnt, ja, wenn er seine 5 Stimmen dazu gerechnet hat. Da könnt ihr sicher sein, ja. Da gibt es keinen Rückzieher. Ja, das wird auf jeden Fall gemacht werden, ja, genau. Aber er ist ja euch auch dankbar dafür, weil er weiß ja selbst nicht so 100%, was er jetzt eigentlich sich holen soll. Und da ist es natürlich schon eine sehr gute Entscheidungshilfe für ihn dann. Ja. Naja, okay. Wir werden sehen. Macht bitte mit bei diesem Voting. Das wird bestimmt noch lustige Geschichte geben. Und da müsst ihr euch dann präsentieren. Ich kann es kaum abwarten. Mensch. Was ganz anderes, vielleicht hat er das noch gar nicht gesehen, schon wäre das vielleicht auch noch in der Liste gelandet, aber ist jetzt halt nicht drin. Da hat Casio ein klein wenig zu spät seine Aufwartung gemacht. Ja, es gibt jetzt ein erstes Review für das Casio G-Zone Commando. Ja, ich habe hier auch den Artikel verlinkt. Da sind sehr viele Bilder und auch ein Video mit dabei. Und es ist schon faszinierend, das ist diese Outdoor-Bolide von Casio, wo wir auch schon letzte Woche darüber gesprochen haben, mit diesen speziellen G-Zone oder G-Shock-Funktionen. Ja, da gibt Barometer und Höhenmesser und Thermometer und hin und her, also so richtiges Outdoor-Teil und auch wasserdicht. Oder wasserfest, ja. Sind wir wirklich mal gespannt darüber, was dazu reden gibt. Also ihr könnt euch das mal anschauen. Es ist sehr beeindruckend, was da gesagt und gezeigt wird damit. Ja. Dann hat der Mo noch gesagt, wegen Samsung Galaxy S2 Verkaufsstart nächsten Monat. Das stimmt nicht, das ist bereits jetzt gestartet. Also man kann es jetzt schon kaufen. Ja, wobei, nächsten Monat ist ja eigentlich nächsten Monat. 1. Mai, ja, ist ja schon nächsten Monat eigentlich. Hatte die Aufnahme ja letzte Woche gemacht. Aber das gibt es jetzt schon, wie gesagt, schaut mal im Internet nach, da könnt ihr auch dann die Straßenpreise sehen, die sind dann deutlich besser als das, was sonst so im Umlauf war bisher. Das Motorola Zoom ist jetzt übrigens auch bei der Telekom erhältlich, gibt es ab 299 Euro mit Vertrag, auch das eine faszinierende Sache. Ich selbst bin noch nicht dazu gekommen, mir das Teil mal in die Hand zu nehmen und darum zu testen, wie das jetzt von der Oberfläche her ist, aber es hört sich schon mal ziemlich gut an. Natürlich der Preis 699, wenn ich es richtig weiß, soll das, glaube ich, ohne Vertrag kosten, was immer noch ganz okay ist, finde ich, ja, für so ein riesen Bolide. Natürlich auch mit den Nachteilen, riesen Bolide ist auch schwer, besonders das Motorola Xoom ist schwer. Ob jetzt tatsächlich diese Motoblur veränderte Oberfläche drauf ist oder ob das auch bei uns das Google Experience Tablet ist, ja, wie es in den USA groß beworben wurde, wird es zeigen. Es hat ja jemand vollmundig bei Motorola behauptet, die Version in Europa wäre eben ein Blur-Gerät. Ein Blur, sag ich nur. Sorry, Motorola, hoffentlich nicht. Aber wie gesagt, ich muss mir das erst nochmal anschauen. Ja, und gut, Mo ist nicht da. Zu guter Letzt habe ich noch ein Thema und dann kommen wir schon zur App der Woche. South Park nimmt sich jetzt ebenfalls Android an in der neuen Staffel, ja, die South Park rausbringt. Hat jetzt tatsächlich auch South Park eben Android auf die Schippe genommen. Wie lange warten wir darauf schon? Es wird auch natürlich wieder Steve Jobs durch den Kakao gezogen in Verbindung mit diesem Android-Teil. Ich möchte nicht so viel verraten, aber die Folgen könnt ihr auf der South Park-Website ansehen. Es ist immer so bei South Park, die Macher sind da sehr großzügig und zeigen alle Folgen kostenlos im Internet und zwar auch mal ausnahmsweise auch für Deutschland, ja, oder für den Rest der Welt, nicht nur USA. Wann diese neue Episode drauf ist für Europa, weiß ich nicht genau. Für die USA ist es schon abzurufen. Und die Episode heißt Human Sent iPad. Human Sent iPad. Ja. Und schaut mal dorthin. Ich selbst habe es ja auch noch nicht angeguckt, bin noch nicht dazu gekommen. Werde ich vielleicht jetzt gleich im Anschluss machen, je nachdem, welche SMS noch eintreffen, ja. Und ja, dann könnt ihr da sicherlich dem einen oder anderen, der einen oder anderen Szene mal ein Lächeln abgewinnen, da bin ich mir ganz, ganz sicher. Ja, App der Woche ist dann auch Google Docs bei mir. Hab vorhin schon mal drüber gesprochen, deswegen braucht man das nicht mehr zu ausführlich zu machen. Google Docs, endlich die native Android-App direkt von Google, um eben seine Dokumente dort zu bearbeiten und so weiter. Nachteile habe ich schon gesagt. Die Bearbeitungsfunktion wird man nach wie vor in den ganz normalen Web-Editor gesendet, beziehungsweise eben in den Browser und man hat eben diese normale Funktion, die man eben gewohnt ist beim Editieren über das Android-Gerät im Web. Ansonsten ist eben die Übersicht doch schon schöner gemacht. Man hat hier, zeig's nochmal, man hat die spezielle Funktion, also zum Beispiel alle Dokumente, dann auch Bilder und so weiter einzeln abzurufen. Ja. Dann gibt es hier noch einen Reiter More und da kann man auch hier nochmal zwischen Text, Tabellenkalkulation und Präsentation unterscheiden. Und ja, wenn man also zum Beispiel jetzt auf Images drückt, dann sieht man hier eine Liste von Bildern eben, ja, und nur von Bildern, ja, und kann dann eben diese aufrufen. Im Prinzip sind das Filterfunktionen, die es eben auch auf der Website gibt, hier eben ein bisschen schöner zu aufzurufen da. Ja. Okay. Man hat auch eine Funktion hier, wo man diese die speziellen Dokumente, die man mit einem Sternchen markiert hat, auch zu uns sind. Also die Aufruffunktionen, sage ich mal, sind da schon deutlich besser. Man kann auch ein neues Dokument erstellen, kriegt dann die Auswahl Dokument, also Textdokument, Tabellenkalkulation oder ein Dokument von einem Foto erstellen. Das kann man auch, ja, sehr schön. Und ansonsten wird man dann eben in die Web Oberfläche wieder reingemacht. Ja, also so positiv, negativ, unfair ausgeglichen, finde ich jedenfalls. Hat es trotzdem App der Woche verdient, weil das eben da eben die Leute schon so lange drauf warten, finde ich, und finde es auch ganz gut. Es ist doch eine kleine Erleichterung, wenn man das jetzt so schön übersichtlich hat, ja, und eben hier ein bisschen schneller zumindest beim Aufrufen ist und nicht die Website komplett laden muss, ja. Es geht dann schon deutlich schneller, wenn dann eben nur noch das Dokument aus dem Web geladen wird. Okay, ja, und das war's auch dann für heute. Ja, der Mo ist nicht da. Ja, was soll ich machen? 50 Minuten habe ich jetzt. Nein, nicht ganz. Nee, stimmt nicht. Der Mo hat eine schöne Aufzeichnung gemacht. Ja, und hat mich da gerettet damit. Ja. auf jeden Fall darf ich mich dann trotzdem von euch verabschieden. Habt noch einen schönen 1. Mai oder eine Restwoche, je nachdem, wenn ihr den Podcast hört. Ja. Und ihr könnt uns erreichen über Twitter @AndroidCast, Facebook @UncastPage und uncast@thenetcast.com könnt ihr uns eine E-Mail schicken. Und diesmal speziell das Voting nicht vergessen. Welches Telefon soll Mo kaufen? Ja, Voting auf der Seite uncast.thenetcast.com. Auf der rechten Seite in der Sidebar ganz oben und auch nochmal per Link im Artikel. Und jetzt schöne Woche, bleibt gesund, bis nächstes Mal, tschüss! World.